Tappa tappa. Wack, was glaubst du, wer du bist, Snowman? Du bist ein Nichts und steigst ab wie ich im Ritz-Hotel. Deine Punches waren nicht hart, ey, das war Comedy, Mann. Das einzig Harte, was aus deinem Mund kommt, ist mein Schwanz. Ey, mein Cock ist so lang, wenn ich in Kanada wichse, kann ich bis auf die Spitze vom Himalaya spritzen. Du bist ein Spanner, du Flittchen, denn du hast hier das Nachsehen. Das ist keine Battle-Runde, das ist deine Grabrede. Du kannst dich in den Sarg legen und freiwillig sterben, denn das wäre schlauer, als ich von mir durch meine Axt sie befällen zu lassen, wie 89 die Mauer oder die Tower in New York. Du bist ein Bauer aus einem Kuhdorf, der echt denkt, der könne gewinnen, indem er schleimt gegenüber den Juroren. Komm nach Wuppertal zum Battlen, aber finde keine Rapper, denn die Toys sind längst schon über alle Berge wie Reinhold Messner. Jeder aus Wuppertal weiß, dass du weder ein Rapper bist, noch eine Lady kriegst, Mann. Und um nicht ganz so alleine zu sein, musst du in deiner Runde dein C4 featuren. Sie ist ein Normell. Es gibt keine Rapper in Wuppertal, ihr seid nix und werdet auch nie etwas sein. Ich zeig euch, wo es lang geht wie ein Busfahrplan. Guck dir das an, mein Messer heißt Lowrider, denn es geht hoch und runter. Ich schneide deine Arme ab und du trägst ab sofort Polunder.